Schritt und es ist vorbei. Wir machen das nicht länger mit. Wir kämpfen uns jetzt frei. Jetzt der Schluss mit der Druckerei und dem ganzen Stolz. Ich hau drauf, wo es sein muss, nehm ich mir, was ich brauch. Wir werden noch lachen, wenn die Bombe fällt. Eure Körper sind zerfetzt. Doch wir machen das nicht länger mit. Wir wollen leben, und zwar jetzt. Jetzt ist Schluss mit der Doktorei und dem ganzen Stolz. Ich hau drauf, wo wir sein, muss nehm ich mir, was ich brauch. Jetzt ist Schluss und ich hau drauf. Jetzt ist Schluss mit der Doktorei und dem ganzen Stolz. Ich hau drauf, wo ich sein muss, nehm ich mir, was ich brauch. Jetzt ist Schluss und ich hau drauf. Politiker stehen vor den Trümmern. Die Gesichter sind betreten, denn sie haben nicht nachgedacht und ich denke heiß zu tun.